Jetzt kommt die Zeit, die schönste Zeit im Jahr. Jetzt kommt der Frühling, der ist so wunderbar. Die Vögel zwitschern, die Sonne, die streut so hell. Der Schnee schmilzt langsam weg, das ist ein Balsam für mein Seel. Mir ist es kalt geworden, so traurig, öd und leer. Rauer Wind vom Norden und die Sonne, die scheint nicht mehr. Auf die Bergen möcht ich fliehen, auf die Bergen möcht ich fliehen. Mich als Sänger grünes Toll, mich als Sänger grünes Toll. Mich den Gras und Blumen liegen und mich freuen am Sonnenstreu. Jetzt kommt die Zeit, die schönste Zeit im Jahr. Jetzt kommt der Frühling, der ist so wunderbar. Die Vögel zwitschern, die Sonne, die streut so hell. Der Schnee schmilzt langsam weg, das ist ein Balsam für mein Seel. Jetzt kommt die Zeit, die schönste Zeit im Jahr. Jetzt kommt der Frühling, der ist so wunderbar. Die Vögel zwitschern, die Sonne, die streut so hell. Der Schnee schmilzt langsam weg, das ist ein Balsam für mein Seel. Ich ging im Wald so vor mir hin und nix zum Suchen war mein Sinn. Im Schatten sieh ich ab, leer mich stehen, wie Sterne leuchten wunderschön. Ich grab's mit allen Wurzeln aus, zum Garten tragen, zum hübschen Haus. Da pflanz es ein am stillen Ort, jetzt zweigt es immer und blüht sofort. Schöner Frühling, komm da wieder, lieber Frühling, komm doch bald. Ja, du bist uns treu geblieben, ja, du bist uns treu geblieben. Kommst nun bald in Pracht und Glanz, kommst nun bald in Pracht und Glanz. Bringst uns jetzt all die Lieben, Sang und Freude, Wunderspiel und Tanz. Jetzt kommt die Zeit, die schönste Zeit im Jahr. Jetzt kommt der Frühling, der ist so wunderbar. Die Vögel zwitschern, die Sonne, die streut so hell. Der Schnee schmilzt langsam weg, das ist ein Balsam für mein Seel. Jetzt kommt die Zeit, die schönste Zeit im Jahr. Jetzt kommt der Frühling, der ist so wunderbar. Die Vögel zwitschern, die Sonne, die streut so hell. Der Schnee schmilzt langsam weg, das ist ein Balsam für mein Seel. Jetzt kommt die Zeit. Die schönste Zeit.